Ich träumt von vergangener Zeit. Und mein Herz schlug schnell dabei. Die Kontrolle ich verlor. Die Kontrolle ich verlor. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Dass du nun weinst, tut mir so leid. Oh nein, ich wollte dir nicht wehtun. Doch Eifersucht mich quält. Nun, ich war so sicher mir. Du wirst lieben. Weil Eifersucht